Deutschlandradio Kultur. Kompressor. Das Kulturmagazin. Willkommen zum zweiten Teil, den wir mit einem besonderen Filmranking beginnen. Exodus, Inglourious Basterds, Harold and Maude, Black Book und Der Staat gegen Fritz Bauer haben alle was gemeinsam. Alle drehen sich nämlich um das Weiterleben und das Selbstverständnis von Juden nach der Shoah. Thema für Hartwig Tegeler und seine Top 5. Würden Sie jetzt den Film starten? Aber das Leben. Bitte hört auf rumzujammern. David hat's doch gesagt. Hitler ist tot. Aber wir leben. Sich deshalb ein schlechtes Gewissen haben? Platz 5. Exodus von Otto Preminger, 1960. 3,5 Stunden lang ist das Widerstandsepos nach dem Roman von Leon Uris. Natürlich keine komplexe Geschichtsstunde, sondern eine Kinoerzählung über die Überlebenden des Holocaust, die versuchen, mit dem Schiff Exodus nach Palästina zu gelangen, das noch unter britischer Mandatsherrschaft steht. Der große Paul Newman als Haganah-Offizier Ari. Mit dem 15-jährigen deutsch-jüdischen Mädchen, das seine Eltern verlor, und dem 17-jährigen überlebenden polnischen Juden, der in Auschwitz als Kapo arbeitete und von der SS sexuell missbraucht wurde, zeichnet Exodus am Rande Menschenbilder, die das übermächtige Hollywood-Pathos des Films immer wieder untergraben und eine Ahnung davon vermitteln wollen, was es bedeutet, trotzdem weiterzuleben. Platz 4. Mein Name ist Lieutenant Aldo Rain. Ich stelle ein Spezialkommando zusammen und dazu brauche ich 8 Soldaten. Inglourious Basterds von Quentin Tarantino, 2009. 8 jüdische, amerikanische Soldaten. Und sobald wir auf feindlichem Gebiet sind, haben wir nur noch ein Ziel, Nazis töten. Georg Seslen, der Filmpublizist, sagt, dass Tarantino den ersten Film machte, der sich von der nachfaschistischen Kinogeschichte wirklich gelöst hat, der die Nazis nicht als Monster oder faszinierende Unholde weiterleben lässt, der auch nicht von leidenden, schwachen und chancenlosen Opfern erzählt, die zweitliebste Fantasie der Nazis nach der vom Endsieg, so Seslen. Dagegen macht Quentin Tarantino dies. Der jüdische Widerstand um Brad Pitt alias Aldo, der Apache, jagt die Obernazis in einem Pariser Kino in die Luft. Hitler, Goebbels und die anderen. Das Kino, schreibt Georg Seslen, rächt sich nicht nur an jenen Personen, die, bevor sie selber sterben mussten, so viel Unheil und Tod brachten. Das Kino rächt sich an der ungerechten Wirklichkeit selber. Platz 3. Harold und Maude von Hal Ashby. 1971. Sieh doch, Dreyfus hat einmal von der Teufelsinsel geschrieben, dass er da die herrlichsten Vögel sehen würde. Viele Jahre später in der Bretagne hat er es rausgefunden, dass es nur Möwen gewesen sind. Harold, 20, Sohn einer reichen Mutter, fingiert immer wieder Selbstmorde. Maude, 70 Jahre alt, ist das pure Gegenteil, ausgeflippt, voller Lebensfreude und Energie. Als sie, mit Harold am Meer sitzend, von den Möwen, vom Leben schwärmt, zeigt die Kamera für einen kurzen Moment die KZ-Tätowierung auf ihrem Arm. Wie 4 Jahrzehnte später bei Christian Petzold in seinem Film Phoenix ganz kurz die Zahlen auf dem Unterarm der Auschwitz-Überlebenden Nelly zu sehen sind. Maudes Lebensenergie in Harold und Maude, ihr Weiterleben, ist das trotzige Leben und Lachen einer, die in die Hölle geblickt hat. Der kurze Schwenk auf Maudes Arm macht diese Geschichte über Harold und Maude zu mehr als seiner läppischen Komödie. Alice, was? Du spionierst? Platz 2. Black Book von Paul Verhoeven, 2006. Um Gottes Willen. Also das hätte ich wirklich nie von dir gedacht. Das ist wie in Mata Hari mit Greta Garbo. Natürlich verbeugt sich Black Book vor der Mata Hari-Kolportage mit seiner Geschichte der schönen Jüdin, wunderbar gespielt von Karis van Houten, die für den holländischen Widerstand einen SS-Mann verführt. Black Book ist spannendes Unterhaltungskino auch, weil Gut und Böse sich hier vollkommen auflösen. Und weil die Handlung während der Besetzung Hollands durch die Nazis während des Zweiten Weltkrieges eine Rückblende ist, eine Erinnerung der Überlebenden Rachel alias Alice, die Mitte der 1950er Jahre dann in einem Kibbutz lebt, das gegründet wurde mit dem Gold, das die Nazis den holländischen Juden geraubt haben und das Rachel nach Israel rettete. Platz 1. Der Staat gegen Fritz Bauer von Lars Kraume, 2015. Fritz Bauer, 1903 geboren, Jude, Sozialdemokrat, vielleicht auch schwul. Und Remy Grant, ein jüdischer Jurist, der zurückkehrte, die Frankfurter Auschwitz-Prozesse initiierte. Lars Kraumes Film erzählt vom Kampf Bauers Eichmann aufzuspüren. Wollen Sie Gerechtigkeit oder nur eine neue Küche? Wenn wir etwas für unser Land tun wollen, dann müssen wir es in diesem Fall verraten. Fritz Bauer, ein großer jüdischer, kämpfender Jurist. Ohne sein Wirken hätte die Studentenbewegung und deren Aufarbeitung der Gewaltvergangenheit dieses Landes nicht stattfinden können.